Der Feinde meint, er hätte mich müde. Wenn es von Trägst du Sorge mir zu vertrauen? Yeah. bist in ihr drin und harre mein zur er schleicht daher. Ich bin für mich arm, in tiefem Schlaf liegt Kunding. Ich spür's die betäubenden Traum. Nehmt er die Nacht hier zum Arm. Nein, mach mich dein Mann. Meine Pfaffen, lach mich dir weiter. Thank you. Amen.